schildern meine Sprüche aus. Die Höfe, als würde ich Einlass begehren, als könnte ich sesshaft werden zwischen den Töpfen, die mir einen Dreck bedeuten und euch die Welt. Unter euch.